Sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen, außer Allah, sowie Al-Masih ibn Maryam, wo ihnen doch nur befohlen worden ist, einem einzigen Gott zu dienen. Es gibt keinen Gott außer ihm. Preis sei ihm. Erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen.